haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Nacht der langen Messer. Die Stufen knarrten jämmerlich, als ich mich auf den beschwerlichen Weg in den dritten Stock des alten, halbverfallenen Hauses machte. Frau Küng hatte ein defektes Hüftgelenk und bestand deshalb auf meinem Hausbesuch. In ihrer Wohnung roch es penetrant nach Möbelpolitur. An den Wänden hingen Bilder, auf denen vornehmlich Blumen und Wiesen zu sehen waren. Ich setzte mich in einen muffigen Ohrensessel und Frau Küng saß mir gegenüber in einem riesigen, mit dunkelrotem Samt überzogenen Stuhl, dessen Rückenlehne wie ein Ornament aus einer Kirche aussah. Vielleicht haben Sie schon in der Zeitung davon gelesen. In dieser Straße treibt ein Verbrecher sein Unwesen. Was denn? Jack the Ripper von der Fröhlichstraße? Viel schlimmer. Schlimmer als ein Massenmörder? Doch nicht etwa Jugendliche, die laut Musik hören? Ach, ich bitte Sie, so etwas stört mich nicht. Nein, nein, in dieser Straße treibt jemand mit einem Messer sein Unwesen. Donnerwetter! Und dieser jemand bedroht alle, die ein defektes Hüftgelenk haben? Ich fühle mich nicht bedroht. Da bin ich aber beruhigt. Ich gehe auch kaum außer Haus. Aber die Männer, die zu mir kommen, die fühlen sich bedroht. Sie empfangen Männer? Nachts. Wann denn sonst? Es sind einsame Männer. Männer, die nicht schlafen können. So wie ich. Aha. Und mit denen saufen Sie dann um die Wette? Nein, wir machen Kartenspiele. Das ist sehr anregend. Interessant. Und zwischendurch kommt der Messerstecher und bedroht Ihre Mitspieler? Nein, er schlitzt Autoreifen auf. Ein Pneustecher. Und den soll ich überführen? Genau. Auf die Polizei ist kein Verlass. Mir ist aufgefallen, dass der Reifenstecher immer am Freitag sein Unwesen treibt. Und heute ist Freitag. Sie beobachten am besten die Straße von meinem Balkon aus. Er kommt meistens nachts. Sehr spät. Ui, ui. Bei dem Wetter würde sie nicht einmal Julia lange auf dem Balkon zeigen. Meine Freunde kommen heute nicht. Ihnen hat er schon dreimal die Reifen zerstochen. Das muss ein Ende haben. Glauben Sie, dass Sie eine Nacht auf dem Balkon für 1.000 Franken überleben werden? Ein Tausender war keine schlechte Überlebenshilfe. Ich ging dennoch zuerst in mein Büro und füllte eine Thermoskanne mit Kaffee und eine andere mit Whisky. Schließlich wollte ich gewappnet sein, wenn ausgerechnet in dieser Nacht ein Blizzard oder etwas Ähnliches die Stadt heimsuchte. Ich nistete mich so gut es ging auf dem engen Balkon ein. Frau Küng leistete mir dabei Gesellschaft. Ganz gut. Mein Mann trank immer so etwas, wenn er schlechte Laune hatte. Und er hatte fast immer schlechte Laune. Ist das Whisky? Lassen Sie das. Die Nacht hat doch erst begonnen. Ach, Sie sind aber nicht sehr gesellig. Mögen Sie Kartenspiele? Ich könnte Ihnen eine ganze Liste von Dingen machen, die ich hasse. Irgendwo drauf sind auch Kartenspiele zu finden. Vielleicht wäre es besser, Sie würden mich in Ruhe arbeiten lassen. Moment mal. Sehen Sie? Ist das nicht? Aber das ist doch unmöglich. Meinen Sie den Kerl in der roten Kutte? Ja. Ist das nicht verdächtig? Vielleicht ist er das. Ich nahm einen kräftigen Schluck und eilte nach unten. Die rote Gestalt entpuppte sich als reinrassiger Weihnachtsmann. Was auch immer er um diese Zeit in der Fröhlichstraße zu suchen hatte, es machte ihn äußerst verdächtig. Ich folgte ihm und stellte ihn zur Rede. Als er sich umdrehte und ich sein Gesicht sah, spürte ich ein Zucken im Magen. Das war nichts Ungewöhnliches. Na, Maloney, auch noch so spät unterwegs? Ist das Ihr neuer Tarnanzug? Nein, nein, ich komme gerade von der Weihnachtsfeier im Polizeipräsidium. Sehr stimmungsvoll. Wir haben gemeinsam Weihnachtslieder gesungen und am Schluss hat unser Vorgesetzter ein eigenes Gedicht vorgetragen. Möchten Sie es hören, Maloney? Nur das nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wissen Sie, diese Vorweihnachtsfeiern sind einfach etwas Tolles, Maloney. Da wird man so richtig auf die kommenden Feiertage eingestimmt. Es ist doch schön zu wissen, bald ist Weihnachten und bald kriege ich wieder neue Socken und eine Krawatte. Ihnen schenkt doch hoffentlich auch jemand etwas, Maloney. Vielleicht eine neue Lizenz oder ein Klient, der Ihnen nicht gleich unter dem Tannenbaum wegstirbt. Er fand das alles natürlich umwerfend komisch. Ich stapfte durch den Regen und schaute mich um. Niemand war zu sehen und nichts war zu hören. Bis auf einen fluchenden Polizisten, der vergeblich versuchte, mit seinem Wagen wegzufahren. Als er wieder ausstieg und sich bückte, sah ich, weshalb er fluchte. Die Reifen seines Wagens waren zerstochen. Das ist wieder mal typisch, Maloney. Da ahnt man nichts Böses, ist friedlich und freundlich gestimmt und dann das. Dabei habe ich nicht einmal falsch parkiert. Das ist doch eine Unverschämtheit. Tja, und weit und breit kein Polizist, der sich darum kümmert. Sind wohl alle noch dabei, die Geschenke auszupacken. Die Polizei kann sich nicht um alles und jeden kümmern. Schließlich leben wir nicht in einem Polizeistaat. Die Freiheit der Bürger besteht eben auch darin, dass man ihnen ab und zu die Reifen durchstechen kann, ohne dass gleich ein Mannschaftswagen der Polizei über den Täter herfällt. Er kramte umständlich sein Mobiltelefon hervor und rief einen Abschleppwagen. Ich entfernte mich ein wenig und sah, wie sich eine Frau in gebückter Haltung an einem Reifen zu schaffen machte. Ehe ich bei ihr war, hatte sie mich gesehen und lief weg. Ich folgte ihr und stolperte über einen Tannenbaum, der mir entgegentorkelte. Er entpuppte sich ebenfalls als verkleideter Polizist. Bis ich ihn aus dem Weg geräumt hatte, war die junge Frau über alle Berge, auch wenn weit und breit keine Berge zu sehen waren. Meine Klientin hatte sich an meinen Thermosflaschen gütlich gehalten und schnarchte still vor sich hin, während ich unter dem Einsatz meines Lebens in der Nacht der langen Messer herumstocherte. Am nächsten Morgen war meine Klientin ausgenüchtert, was sie aber nicht daran hinderte, mit mir unzufrieden zu sein. Einen Tausender habe ich Ihnen versprochen. Und was machen Sie? Sie schauen zu, wie diese Frau die Autoreifen zersticht und dann verschwindet. Ich habe die Verfolgung aufgenommen und wurde von einem Polizisten im Tarnanzug aufgehalten. Wir wissen jetzt, dass es eine Frau ist. Das ist immerhin etwas. Das ist grauenhaft. Es gibt doch statistisch gesehen mehr Frauen als Männer. Wie wollen Sie da die Täterin finden? Sie muss einen Grund haben, weshalb sie hier in der Straße wütet. Vielleicht ist sie verrückt. Verrückte brauchen keinen Grund. Wir wissen, dass sie immer in der Nacht vom Freitag auf den Samstag Reifen zersticht. Das ist ungewöhnlich. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist mager. Ich habe eindeutig mehr erwartet. Im Fernsehen lösen die Detektive auch komplizierte Fälle innerhalb von 45 Minuten. Und Sie? Fernsehdetektive werden vermutlich besser bezahlt. Tun Sie nicht so raffgierig. Ich bezahle Ihnen noch einmal 1000, aber mehr nicht. Das war immerhin ein Grund, den Duft der Möbelpolitur in ihrer Wohnung noch ein wenig auszuhalten. Sie bat mich, ihr noch eine Thermosflasche voll Whisky vorbeizubringen. Die Frau schien unersättlich zu sein. Ich wollte zurück in mein Büro, als mich in der Fröhlichstraße ein Mann aufhielt. Ist Ihr Auto auch zerstört worden? Nein, ich gehe regelmäßig zu Fuß. Ist gut für die Durchblutung. Zu Fuß? Ja. Nein, ungesund. Mein Vater wurde 95, jetzt noch im hohen Alter Auto gefahren. Meine Mutter starb schon mit 50. Sie fuhr nie Auto. Verblüffend, was Sie da sagen. Kann man denn in den öffentlichen Verkehrsmitteln auch alt werden? Aber selbstverständlich. Sehen Sie sich nur die vielen alten Leute an in den Trams und Bussen. Bewegung ist das Schlüsselwort, aber nicht zu Fuß. Nur die mechanisierte Bewegung stoppt den Alterungsprozess. Möchten Sie mehr über meine Theorie erfahren? Ich plane Vorträge, Tourneen durch ganz Europa. Selbstverständlich alles im Auto. Denn im Auto wird man durchschnittlich 5 Jahre älter als im Zug. Sie waren nicht zufällig vor einigen Tagen in eine Frontalkollision verwickelt. Ich? Nein. Ich fahre seit Jahrzehnten unfallfrei. Die Geschwindigkeit spielt übrigens keine große Rolle. Die Häufigkeit ist entscheidend. Täglich 3 Stunden fahren bringt mehr als einmal in der Woche 180 auf der Autobahn. Und wie alt wird man mit einem 4-fachen Plattfuß? Das ist ein Skandal. ist das? Wo bleibt hier das Auge des Gesetzes? Seit Wochen werden wir in dieser Straße terrorisiert. Meine Reifen wurden schon zweimal zerstört. Das muss jemand sein, der mir kein langes Leben gönnt. Zu Fuß altere ich am schnellsten. Ich ließ den Kerl stehen und alterte ein paar Meter vor mich hin. Da sah ich einen Mann, der noch in der Nacht zuvor als Weihnachtsmann verkleidet einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen hatte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, die Straßenseite wechseln. Es half nichts. Er wechselte ebenfalls. Tja, Maloney, so trifft man sich wieder. Das Treffen in der Nacht war mir allerdings lieber. Wieso? Da mussten doch Ihre Reifen dran glauben. Es gibt Leute, die behaupten, dass Ihnen dadurch wieder ein paar Jahresringe abhanden gekommen sind. Das verstehe ich nicht, Maloney. Oder sprechen Sie von der Leiche? Was für eine Leiche? Üble Sache, Maloney. Priska Mettler, 24 Jahre alt, wurde von der Putzfrau heute Morgen tot aufgefunden, eingewickelt in einen Teppich. Die Putzfrau oder die Leiche? Natürlich die Leiche. Möchten Sie mitkommen, Maloney? Eine Leiche zum Frühstück ist doch eines Ihrer Lieblingsmenüs, oder etwa nicht? Ich brummte etwas Unverständliches vor mich hin und folgte ihm. Er ging schnurstracks in jenes Haus, in dem auch meine Klientin wohnte. Ich ahnte schon Übles, doch er benutzte keine der knarrenden Stufen, die Leiche wohnte im Parterre. In der Wohnung machte sich ein Beamter Notizen, ein anderer schaute sich gerade die Unterwäsche der Verstorbenen an. Bei der Polizei findet jeder eine ihn irgendwie befriedigende Beschäftigung. Die Frau wurde erwürgt. Sie hat den Tätern die Wohnung gelassen. Es gibt keine Anzeichen eines Überfalls oder Einbruchs. Keine Vergewaltigung, kein Raubüberfall. Sieht nach einem Beziehungsdelikt aus, Maloney. Kannten Sie die Frau? Nie gesehen. Ich bin nur hier, weil ich nach der Reifenstecherin in der Fröhlichstraße fahnde. Und dafür bezahlt man sie. In Ihrem Beruf muss man wohl häufig unten durch. Reifenstecher. Damit beauftragt man bei uns die Anfänger, Maloney. Leute, die frisch von der Polizeiakademie kommen. Das ist doch nichts für Profis. Als er dies sagte, blickte ich aus dem Fenster und sah eine junge Frau vorbeigehen. Es gab keinen Zweifel. Die Frau war die Messerstecherin, die mir in der Nacht entwischen konnte. Offenbar wollte sie sich an den von ihr zerstörten Reifen ergötzen. Ich stürmte aus der Wohnung und folgte der Frau. Diesmal sollte sie mir nicht entwischen. Die junge Frau versuchte sich zu befreien, doch ich hielt sie in meinem eisigen Whisky-Griff, den ich in meiner Jugend eingeübt hatte und der dazu diente, meine Flasche vor Übergriffen Fremder zu bewahren. Die Frau beruhigte sich ein wenig und im Treppenhaus eines Neubaues gestand sie mir ihre verwerflichen Taten. Aus ökologischer Sicht ist das gerechtfertigt. Denken Sie nur an die Ökobilanz. Daran denke ich Tag und Nacht. Was aber hat das mit zerstochenen Reifen zu tun? Man muss die Autofahrer da treffen, wo es weh tut. Weshalb stechen Sie dann nicht die Fahrer ins Bein? Ich möchte ein Zeichen setzen. Heutzutage denkt doch nur jeder an sich. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Deshalb möchte ich, dass Sie mir jetzt Ihre wahren Motive verraten. Wahre Motive? Ich habe keine wahren Motive. Ich handle für die Allgemeinheit. Die hat Sie aber nicht um Ihr Handeln gebeten. So. Und was ist mit den Bäumen und mit den Tieren? Das sind interessante Auftraggeber. Beschäftigen die auch Privatdetektive? Mit Zynismus kann man die Welt nicht retten. Aber sich ein paar angenehme Tage auf diesem Planeten machen. Und jetzt hören Sie endlich auf mit dieser Ökomasche. Wenn es Ihnen darum ginge, möglichst viele Autofahrer zu treffen, würden Sie nicht nur an einer Straße stechen und immer wieder dieselben Fahrzeuge. Ich habe nicht immer dieselben genommen, nur manchmal. Wohnt Ihr Allerliebster vielleicht in dieser Straße? Hat er Sie verlassen, oder was? Wie kommen Sie darauf? Mein Freund wohnt nicht hier. Aber es geht doch um Ihren Freund, oder? Nein. Es geht um diese Schlampe, die da drüben wohnt. Das klingt schon besser. Hat sie was mit ihrem Freund? Sie besucht ihn. Immer freitags. Sie ist eine Nutte. Eine dieser teuren mit Klasse, sagt wenigstens mein Freund. Kommt einfach nicht von ihr los. Bezahlt ihr mehr, als ich an 3 Tagen verdiene. Ekelhaft. Aha. Und Sie wollten diese Treffen sabotieren? Was hätte ich sonst tun können? Sie umbringen? Oh ja, ich könnte sie erwürgen, diese Priska Mettler. Ich hasse sie. Mettler, sagten Sie. Priska. Kennen Sie sie? Sind Sie auch einer Ihrer Kunden? Ich kaufe nichts bei Toten. Sagten Sie, tot? Sie ist tot? Allerdings. Erwürgt. Muss gestern Nacht geschehen sein. Mist. Jetzt will mir die Polizei sicher auch noch den Mord anhängen. So geht das doch. Ich habe ein Motiv, war in der Nähe des Tatortes und kann mir keinen tollen Anwalt leisten. Leute wie ich füllen doch ganze Gefängnisse. Ich sagte ihr, dass selbst in unserem Rechtssystem ab und zu die Richtigen hinter Gitter landen. Sie ließ sich nicht völlig überzeugen, versprach mir aber, nicht wegzurennen. Ich ging in die Wohnung der Toten. Der Polizist war immer noch da und machte sich Notizen. Aus den Unterlagen, die wir gefunden haben, geht hervor, dass die Tote ein sehr hohes Einkommen, aber keinen Beruf hatte. Das sagt einiges, Maloney. Tja, und wo ist das berühmte schwarze Büchlein mit all den Adressen von Politikern, Stars und anderen Edelmännern mit abgründigen Trieben? Wir haben nichts gefunden, Maloney. Mit ein wenig Fleiß wird Ihnen das schon noch gelingen. Ich werde mir unterdessen einen Hamburger genehmigen. Wir haben im Papierkorb der Toten einen Zettel gefunden. Das deutet darauf hin, dass die Frau eine ansonsten recht ordentliche Person war. Nicht wahr, Mr. Watson? Sparen Sie sich Ihren Sarkasmus. Auf dem Zettel steht, machst du es mit mir im Auto? Fragezeichen. Wie viel? Fragezeichen. Und wann? Fragezeichen. Es gibt Männer, die sind ständig unterwegs. Die Unterschrift ist interessant, Maloney. Der Abdruck eines Reifens. Nein, Maloney. Als Unterschrift steht, dein dich verehrender Nachbar. Donnerwetter. In dem Haus geht es offenbar hoch, zu und her. Wir werden uns darum kümmern, Maloney. Aber zuerst mache ich jetzt Mittagspause. Eine Leiche auf leeren Magen ist nicht das wahre, Maloney. Gerade so kurz vor Weihnachten schlägt so etwas leicht auf das Gemüt. Ehe ihr Weihnachtslieder zu trällern begann, machte ich mich aus dem Staub und einige knarrende Stufen weiter oben öffnete mir meine Klientin. Sie drückte einen Zeigefinger auf die Lippen und wollte mir so mitteilen, dass ich mich leise in die von Politur geschwängerte Luft begeben sollte. Zu meiner Überraschung war der Ohrensessel bereits besetzt. Das ist Herr Zahnt. Er hat mir soeben etwas gestanden. Dann wird es ihm sicher nicht schwerfallen, dies noch einmal zu wiederholen. Wieso sollte ich? Ich habe mein Gewissen bereits beruhigt. Herr Zahnt hat eine junge Frau ermordet. Hier im Haus. Weil sie nicht zu Ihnen ins Auto wollte. Woher wissen Sie das? Sie hat den Zettel in den Papierkorb geschmissen. Was für einen Zettel? Ich wollte mit ihr schlafen. Sie war ein Callgirl. Ich habe es zufällig bemerkt. Sie hatte in der Zeitung inseriert. Ich rief an und ihre Stimme kam mir sofort bekannt vor. Als sie mich das nächste Mal im Treppenhaus grüßte, wusste ich es. Ein Callgirl hier im Haus. Priska Mettler. Frau Mettler? Das kann ich nicht glauben. Sie hat immer die Pflanzen im Hausflur gegossen. Callgirls haben nichts gegen Pflanzen. Das steht in jedem Lexikon. Tatsächlich? Bring mir's hinter uns. Ist die Polizei noch unten? Weshalb haben Sie sie umgebracht? Sie machte sich über mich lustig. Sie sagte, sie habe Klasse. Sie suche sich ihre Kunden selber aus. Mit Männern wie mir wolle sie nichts zu tun haben, nicht mal für 1 Million. Ich weiß nicht, was mit mir geschah. Ich hatte plötzlich die Hände um ihren Hals. Ich wollte, dass sie aufhört mit ihren Beleidigungen. Und dann fiel sie um. Das wär's dann wohl. Und was ist mit der Reifenstecherin? Hat sich auch erledigt. Sie dürfen ruhig wieder einsame Männer empfangen. Sie auch? Nicht, was Sie meinen. Wir spielen Karten. Ich begleitete Herrn Zahnt zum Tatort. Der Polizist hörte sich sein Geständnis an und schüttelte dabei mehrmals den Kopf. Als ich die beiden verließ, wartete draußen die Reifenstecherin und fragte mich, ob ich Lust auf eine Pizza hätte. Ich nickte und mein Magen knurrte. So geht das.